Was sollte ich tun? Was konnte ich sagen? Ich konnte nur den Dingen ihren Lauf lassen und auf mein Glück vertrauen. Hatte Nchochi nicht mal gesagt, ich würde Winnetou erst an meinem Todestage wiedersehen? Demnach war es jetzt wirklich soweit, da trat er ein, gefolgt von 5 Apachen. Man band mir die Hände vorn zusammen und fesselte meine Füße so, dass ich wohl langsam gehen oder auch steigen, aber nicht schnell davonlaufen konnte. Dann führte man mich hinaus auf die Plattform und hinunter zum Rio Pecos. Am diesseitigen Ufer herrschte reges Leben. Dort lagen die Waffen und Waren, welche das Lösegeld für die Kiowas darstellten. Dort standen die Pferde. Und dort hatten sich außer den Kiowas mindestens 500 bis 600 Apachen angesammelt. Und da sah ich auch unseren Ochsenwagen wieder, den die Apachen erbeutet und mitgenommen hatten. Neben dem Wagen hatte man Sam Hawkins, Stone und Parker an 3 Pfähle gebunden, die tief in die Erde gerammt waren. An einen 4. kam ich, dicht neben Sam. Wir konnten also miteinander sprechen. Ach, Sir, ist eine armselige, eine ganz armselige Verrichtung, die Sie mit uns vornehmen wollen. Und ich glaube nicht, dass wir sie überstehen werden. Das Sterben greift den Körper so an, dass man es nur selten überlebt, wenn ich mich nicht irre. Doch still jetzt. Das Fest beginnt. Meine roten Brüder und Schwestern und auch die Männer vom Stamm der Kiowas mögen hören, was Nchuchuna ihnen zu sagen hat. Die Bleichgesichter sind die Feinde der roten Männer. Sie haben Klekipetra, den weißen Vater, umgebracht. Klekipetra ist unser Lehrer gewesen, in vielen Dingen, die wir nicht kannten, die aber gut und nützlich sind. Er hat auch vom Glauben der Weißen gesprochen und von dem großen Geist, der Schöpfer und Erhalter aller Menschen ist. Dieser große Geist hat befohlen, dass die Weißen und die Roten Brüder sein und sich lieben sollen. Aber die Weißen nahmen den roten Männern ihr Land und töteten sie, wenn sie sich dagegen wehrten. Diese Männer dort gehören zu solchen Länderdieben. Auf ihrem Gewissen lastet die Verantwortung für ungezählte Tote, für Klekipetra, den wir liebten und achteten. Und beinahe wäre ihnen auch Nchuchuna und Winnetou zum Opfer gefallen, die bereits in Fesseln waren und nur durch einen vom großen Geist gesandten, unsichtbaren Retter befreit wurden. Für alle diese Verbrechen sollen diese Weißen am Marterpfahl sterben, ohne Gnade und Erbarmen. Hau, ich habe gesprochen. Nicht schwimmen. Gebraten werdet ihr, Sir. Abwarten. Apachen! Als ich Nchuchuna und Winnetou zum ersten Mal sah, sagte mir mein Herz, dass sie tapfere und gerechte Männer sind, die ich lieben und achten könne. Ich habe mich geirrt. Sie sind nicht besser als alle anderen, denn sie hören auf die Stimme eines Lügners und unterdrücken die Wahrheit. Hund, du schimpfst Tangua einen Lügner. Wir werden dich zerschmettern wie... Der Häuptling der Kiowas möge ruhig bleiben. Old Shatterhand ist gebunden und kann Tangua nur mit der Zunge gefährlich werden. Aber Winnetou möchte seinen Vater bitten, den Weißen sprechen zu lassen. Nein, mein Sohn. Wir kennen seine Lügen. Schon wieder schneidet der große Häuptling der Apachen einem Wehrlosen das Wort zu seiner Verteidigung ab. Ihr weise Mann hat Mut! Das Bleichgesicht möge sprechen. Nchuchuna und sein Sohn Winnetou waren in meine Hand gegeben. Ich schenkte ihnen das Leben, weil ich sie liebte. Klekipetra habe ich nur kurze Zeit gekannt, Aber ich verehre ihn und verstehe eure Trauer um diesen Mann. Seine Mörder soll die gerechte Strafe treffen. Doch meine drei Gefährten hier und ich haben damit nichts zu tun. Ich habe die Beweise in der Tasche, dass wir nicht Feinde, sondern Freunde der Apachen sind. Wir verlangen Gerechtigkeit. Wir verlangen, dass unsere Freilassung von den Chuchuna befohlen wird. Nicht eher werde ich weitersprechen und die Beweise für die Wahrheit meiner Behauptungen vorlegen. Old Shatterhand ist nicht der Mann, dessen Worte man missachten darf. Jetzt schweigt er, um das Urteil zu hören, das ihr über uns fällen werdet. Ihr habt geredet wie ein Büchermacher. Nur helfen wird es nichts. Dafür sorgt unser Freund Tangua schon.